so. Der ist raus aus unserem Geschäft. Ein anderer kommt mir nicht mehr rein. Schau dir rein. Der Winter geht auch rum, wie alle anderen. Könnte Schnee geben. Januar 1636. Die kaiserlichen Truppen bedrohen die evangelische Stadt Halle. Die stumme Katrin rettet die Stadt und stirbt. Der Stein beginnt zu reden. Mutter Courage zieht allein weiter. Der Krieg ist noch lange nicht zu Ende. Sie müssen fort, Frau. Dahinter ist nur mehr ein Regiment. Allein können sie nicht weg. Jetzt schlaft sie. Eia, Popeia, was raschelt im Stroh? Nachbarsbelg greinen und meine sind froh. Nachbars gehen in Lumpen und du gehst in Seid. Aus'm Rock von einem Enkel umgearbeit. Nachbars hang kein Brocken und du kriegst deine Tort. Ist sie dir zu trocken, dann sag nur ein Wort. Eia, Popeia, was raschelt im Stroh? Der eine liegt in Polen, der andere ist, wer weiß wo. Sie hätten ja nichts von den Kindern von ihren Schwager sagen sollen. Wenn es nicht in die Stadt gegangen wäre und ihren Schnitt machen, wäre es vielleicht nicht passiert. Jetzt schlaft sie. Die schläft nicht, Frau. Sie müssen es einsehen, die ist hin. Sie selber müssen los, endlich. Dahinter sind der Wolf. Und was noch schlimmer ist, die Marodeure. Jo. Haben Sie denn niemand sonst, wo es hingehen könnten? Doch. Einen. Den Eilif. Den müssen Sie finden. Für die da sorgen wir, dass sie ordentlich begraben wird. Da können Sie ganz beruhigt sein. Da haben Sie was. Für die Auslagen. Eilen Sie sich. Hoffentlich, da ziehe ich den Wagen allein. Wird schon gehen. Ist nimmer viel drin. Ich muss wieder ins Geschäft kommen. Mit seinem Glück, seiner Gefahren, der Krieg, der zieht sich etwas hin. Der Krieg, er dauert 100 Jahre, der kleine Mann hasst kein Gewinn. Ein Dreck, sein Fraß. Wir brachten eine gekürzte Fassung von Mutter Courage und ihre Kinder. In der Inszenierung von Bertolt Brecht und Erich Engel. Musik Paul Dessau. Es sprachen Anna Vierling, Helene Weigel, Katrin, ihre stumme Tochter, Angelika Horwitz, Elif, der ältere Sohn, Eckhard Schall, Schweizer Kars, der junge Sohn, Heinz Schubert, sowie Willi Schwabe, Gerhard Bienert, Ernst Busch, Norbert Christian, Wolf Kaiser, Harry Gillmann, Regine Lutz und Hilmar Tate. Deutschlandfunk. Einundzwanzig Uhr, die Nachrichten. Bundeskanzler Schröder will mit den erwarteten Mehreinnahmen die Staatsschulden abbauen und mit der Zinsersparnis Verkehrs- und Bildungsprojekte finanzieren. Das teilte Schröder nach einer SPD-Fraktionssitzung in Berlin mit. Nach Informationen der deutschen Presseagentur ist im Kanzleramt bereits